Die Pixies haben die zweite Soundcheck-Stunde mit Live-Aufnahmen jenseits von Interessen großer Plattenfirmen eröffnet. Tame heißt diese Nummer, die im Juli 1991 während des Lysine-Festivals in der Schweiz aufgenommen wurde. Die kleinen Firmen, die sich auf diese Art von Live-Platten spezialisiert haben, entdecken also auch verhältnismäßig junge Bands für sich. Schließlich verkaufen sich ja nicht nur die klassischen Bootleg-Opfer wie die Stones oder Beatles recht gut. Die Palette der auf dem Markt angebotenen Live-Platten umfasst x verschiedene Genesis-CDs, genauso wie Heavy-Metal-Bands oder gar Roxette. Nirvana hatten mit ihrer ersten CD für ein Major-Label gleich einen riesigen Erfolg und schwupps, schon gibt's auch ganz legal die ersten Live-CDs, ganz ohne die Beteiligung der großen Plattenfirma. Am besten stellt man jetzt die Ohren auf Club-Atmosphäre ein. Die folgende Version von Territorial Pissings wurde 1991 in Belgien, nämlich ganz schlicht aus dem Publikum heraus aufgenommen. Yeah. Mannschaft und Senioren, beide aus der Schule der sehr lauten Gitarrenmusik. Zunächst Nirvana und dann Aerosmith mit einer schönen Slide-Gitarreneinleitung von Joe Perry und dem Titel Draw the Line. Ein Mitschnitt, der wieder in der Schweiz entstanden ist, in Winterthur diesmal, Ende August 1990. Einige werden sich vielleicht noch an den bizarren Film One Plus One von Jean-Luc Godard erinnern. Er zeigt unter anderem die Stones bei der Arbeit an dem Song Sympathy for the Devil. Von der ersten Fassung mit akustischer Gitarre bis hin zu den bekannten Hu-Hu-Gesangs-Overdubs. Eine Art Gegenstück gibt es seit einiger Zeit auf CD. Jefferson Airplane probt 1967 im Winterland in San Francisco an zwei Stücken der späteren Airplane-LP After Bathing at Baxter's. Der Band bei der konzentrierten Arbeit zuzuhören, ist dabei nicht nur ein Vergnügen für unverbesserliche Rockarchivare. Die Musik strahlt in all ihren Wiederholungen einen Frieden und eine Unaufdringlichkeit aus, die mich seltsamerweise an manche Ambient-Platten Inos erinnert. Und zwischen der Arbeit an den beiden Songs spielt die Band auch manchmal einfach so drauf los, einfach aus Spaß. Das war ein Ausschnitt aus der Rehearsal Disc von Jefferson Airplane. Sie ist über einen Anbieter aus Luxemburg zu beziehen. ebenfalls aus Luxemburg, kommt eine gleich mehrere CDs umfassende Dokumentation des Texas International Pop Festivals von 1969. Wenige Wochen nach dem Woodstock Festival spielten dort unter anderem Chicago, Spirit, Led Zeppelin, Johnny Winter, Sly and the Family Stone und Janis Joplin. Und von all diesen Leuten liegen jetzt auch Mitschnitte ihres Festivalauftritts vor. Sly and the Family Stone. Thank you.

Janis Joplin und die Cosmic Blues Band bei ihrem Auftritt während des Texas International Pop Festivals Ende August 1969. Nur wenig Live-Aufnahmen gibt es von Creedence Clearwater Revival. It Came Out of the Sky, der Song über eine UFO-Landung in den USA und die Reaktionen der Amerikaner, wurde laut Cover im Fillmore East aufgenommen im März 1970. Wieder einmal ein typischer Fall von Fehlinformation des Käufers liegt bei einer musikalisch exzellenten Live-CD von Santana vor, die aus Deutschland stammt. Das Cover behauptet, die Aufnahmen wären 1971 beim Jazz-Festival in Montreux entstanden. Tatsächlich bietet aber nur die zweite Hälfte der CD Musik von der Besetzung mit Neil Schon an der zweiten Gitarre, die auf dem Cover angegeben ist. Der erste Teil der CD stammt meines Wissens vom Montreux-Auftritt der ersten Santana-Band ein Jahr zuvor. Mitunter dokumentieren Live-Platten kleinerer Labels musikalische Entwicklungen, die sonst völlig verloren gegangen wären. 1971 spielte Jack Bruce zum Beispiel eine Zeit lang mit seinem ehemaligen Chef aus den 60er Jahren, mit dem Organisten und Saxophonisten Graham Bond zusammen. Diese Besetzung blieb nicht lange bestehen, wohl auch weil Graham Bond nicht einfach zu nehmen war. Aufnahmen aus London und Holland sind jedoch erhalten. Thank you. Like a deserted house, dark and empty in the dusk. You made me feel like a charred foot in a burnt-out factory. You insisted I split, plunged me into the pit with the others. So many of them down there. Now it's so dark, dark, dark. No one tiny spark of hope for me. Though I want you so much that I need a crutch, by the time you set me free, You made me feel like a broken yellow yo-yo, thrown away on a dump. You made me feel like a flower making way for a petrol pump. You ruined my days with your poison ways, like you did the others. So many others wandering down here. Hello, man, how are things now? Dark, isn't it? What a woman. Wonder when she'll let us out. Zweimal Jack Bruce, zuerst mit einer Live-Aufnahme von 1971 zusammen mit Chris Spedding an der Gitarre und Graham Bond und dann mit Cream-Kollegen Ginger Baker und Eric Clapton. You Make Me Feel entstand laut Coverangaben der CD Cream, The Alternative Album, während den Aufnahmesessions zu Creams erster LP Fresh Cream 1966. Veröffentlicht wurde dieser Song allerdings erst in unseren Tagen auf eben jener CD The Alternative Album. Der musikalische Höhenflug von Jimi Hendrix bei der Woodstock-Version von Star Spangled Banner ist ja bestens bekannt. Dieser Höhenflug lag indes schon irgendwie in der Luft. Unmittelbar vor der amerikanischen Nationalhymne spielte Hendrix die Nummer Voodoo Child. Und Hendrix flog ziemlich hoch in diesen Minuten. Musik